Im Hotel zum grünen Hut, was sich da nicht alles tut. Der Portier am Eingang lacht, heute ist hier lange Nacht. Jeden Sonntag ist im Saal großer Junggesellenball. Die Kapelle spielt mit Toll und der Saal ist proppenvoll. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum, oh, wie ist das wunderschön. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum, da gibt's was zu sehen. Im Hotel zum grünen Hut, was sich da nicht alles tut. Der Portier am Eingang lacht, heute ist die lange Nacht. Alle Mädchen, die noch frei sind, jeden Sonntag stets dabei sind, träumen nur von Glück und Liebe und freuen sich schon auf den nächsten Tag. Heute ist hier lange Nacht.